Die Regierungskoalition aus SPD und Grünen befand sich nun bei der Durchsetzung ihrer Politik in der gleichen Situation wie die CDU-FDP-Regierung zu Beginn der 90er Jahre. Sie hatte zwar bei der Bundestagswahl eine Mehrheit erreicht, doch die CDU-CSU stellte die Mehrheit im Bundesrat und hatte deshalb die Macht, wichtige Gesetzesinitiativen zu blockieren. Und aus der Macht zu blockieren ergibt sich die Macht, mitzugestalten. Der Ort dafür ist der Vermittlungsausschuss, in dem sich beide Seiten treffen, um sich zu einigen. Der Herbst 2003 war mein erster Herbst als Gymnasiastin. Ich war jünger als die anderen Kinder, weil ich ja ein Kindergartenjahr übersprungen hatte. Ich war albern und laut. Die anderen schrieben sich Liebesbriefe und lasen Mädchenbücher. Ich spielte nachmittags Spiele und verstand die Aufregung nicht. Die anderen wurden vor mir erwachsen. Ich merkte auch nicht, wie weiß meine Schulklasse auf einmal geworden war, wie sehr sich der Anteil der biodeutschen Kinder im Vergleich zur Grundschule erhöht hatte. Und dass es auf einmal um Kleidung ging, um Markennamen, um Schminke. Ich blieb erstmal ein Kind.